SWR 2 Feature am Sonntag. Vom Geldverdienen hatte er keine Ahnung. Israeli and Bob Dylan for us. Er ist für uns der israelische Bob Dylan. Ein Kibbutznik, Lockenkopf. Mit dem Kopf in den Wolken sitzt auf einem Eukalyptusbaum. He was so sweet. Fallschirmjäger der israelischen Armee haben die Altstadt von Jerusalem erobert. Zedek, Zedek, Tirdof. Bakesh Shalom v'ratfehu. Bakesh Shalom v'ratfehu. Zedek, Zedek, Tirdof. Er war der Erste, der am Glanz der israelischen Armee gekratzt hat. Man kann Meir Ariel das Lackmuspapier der israelischen Gesellschaft nennen. Man muss Geduld haben, um seine Lieder zu verstehen. Es ist wie klassische Musik. Du weißt, dass es gut ist, aber du hörst es dir nicht wirklich an, weil es schwer ist. Man muss nur gut zuhören. Der singende Fallschirmjäger. Der israelische Liedermacher Meir Ariel. Feature von Felix Papenhagen und Jan Schäfer. He was a disaster regarding cautious, like if he drive a tractor between the line. Er war unmöglich. Einmal saß Meir auf dem Traktor, um zwischen den Furchen Schläuche zum Bewässern zu verlegen. Da ist ihm der Traktor auf einmal von alleine losgefahren, weil sein Kopf irgendwo anders geschwebt ist. Und erst, als er ein paar Sachen umgefahren hat, da hat er gemerkt, dass er ja einen Traktor fährt und gerade alles kaputt macht. Tirza Ariel ist Mitte 60, hat langes schwarzes Haar und rotlackierte Fingernägel. Sie sitzt in ihrer Küche und erinnert sich an ihren Mann, Meir Ariel. Er war jemand, ohne den man nicht leben konnte. Er war so nett. Jeder hat ihn geliebt, mit all seinen Schwächen. Mit seinen Fehlern hat ihn jeder geliebt, wirklich, weil er so süß war. ...1967. Israel ist im Krieg mit seinen Nachbarn. Wie fast jeder Israeli ist auch Meir Ariel Soldat. Er gehört zu einer Einheit von Fallschirmjägern, die in Jerusalem gegen Palästinenser und Jordanier kämpft. Aus Westjerusalem kommend erobern die Israelis Ostjerusalem und die Altstadt samt Klagemauer. Für den jungen Staat Israel ein Tag, der als Befreiung Jerusalems in die Geschichtsbücher eingeht. Für die Palästinenser eine bittere Niederlage. Im israelischen Radio läuft in dieser Zeit immer und immer wieder das neueste Lied der Sängerin Naomi Shemer. Es soll die Moral der Truppen stärken. Jerusalem aus Gold und aus Kupfer und aus Licht. Kann nicht für all deine Lieder ich die Harfe sein? Wie vertrocknet sind die Wasserbrunnen, der Marktplatz ist leer und niemand besucht den Tempelberg in der Altstadt. Dieses Bild von einer Stadt, die nur darauf wartet, bevölkert zu werden, hat nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun. Nach dem Kampf sitzt der Soldat Meir Ariel mit seinen Kameraden im Armeebus und dichtet das Lied um. Später wird er bei einer Militärzeremonie einfach auf die Bühne kommen und das Lied singen. Auch im Radio wird es gespielt. Jerusalem aus Eisen und von Blei und von Ruß. Wollten wir nicht Freiheit für deine Mauern? Das Regiment, gesteinigt, brach nach vorn, einzig Blut und Rauch. Und Mutter um Mutter kam in die Gemeinschaft der Kinderlosen. Nach dem Krieg ist wie vor dem Krieg. Hier ist nur die Aussicht anders. Das liegt an der Natur. Die erste Schallplatte. Auf dem Cover der verschmitzt lächelnde Meir Ariel in Uniform. Jetzt hat er seinen Spitznamen weg. Der singende Fallschirmjäger. Ariel ist der erste Liedermacher, der vom Alltag in der Armee erzählt und damit auch an deren gut gepflegtem Image kratzt. Aber Ariel mag seinen Spitznamen nicht. Er will nicht der singende Fallschirmjäger, der Clown in Uniform sein, sondern ernst genommen werden. Ende der 60er Jahre geht er mit seiner Frau in die USA, um Film zu studieren. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Schon nach 2 Jahren kommen die Ariels wieder zurück nach Israel. Sie haben jetzt 2 Kinder, leben in einem Land, das ständig im Krieg ist. Aber auch hier gibt es ein normales Leben. Meir Ariel arbeitet in seinem Kibbutz, einer Dorfgemeinschaft mit sozialistischen Prinzipien. Hier hat er seine Wurzeln. Im Kibbutz ist er geboren, als Sohn von jüdischen Einwanderern aus der Ukraine. Doch an eine professionelle Karriere als Musiker ist hier nicht zu denken. Writing. Er hat geschrieben, gespielt, produziert. All das hat er gemacht. Everything on the kibbutz. Und das, nachdem er von 5 bis 5 auf dem Feld gearbeitet hatte. Dann erst konnte man mit dem Geistigen anfangen. Denn wofür lohnt es sich sonst zu leben? Abends sitzen die Kibbutzniks zusammen und singen Lieder. Juden aus Russland, Deutschland, Polen singen Lieder von der neuen Heimat, Eretz Israel. Lieder, die Gemeinsinn stiften sollen, im kollektiven Wir. Sie handeln vom Pioniergeist des Volkes Israel, von der Feldarbeit und vom Aufbau des Landes. Lieder in der wiederbelebten biblischen Sprache Hebräisch. Das moderne Hebräisch wird die neue Sprache des Einwandererlandes Israel. Und in dieser neuen Sprache schreibt Meir Ariel seine eigenen Lieder. Nobody in the kibbutz is somebody. In the kibbutz, everybody is the same, exactly the same, like eggs or like chicken or like cow or like sheep. Im Kibbutz ist jeder gleich. Exactly jeder ist genau gleich. Wie Eier oder wie Hühner oder Kühe oder Schafe. Wir sind alle genau gleich. Wir mussten den Plan erfüllen. Er hat von morgens bis abends das Feld gepflügt. Ein Niemand. Er aß im Speisesaal. Er war niemand. Er hatte Talent, Lieder zu schreiben für Partys, für Hochzeiten, Kibbutzjubiläen. die ganzen Feiertage. Er war der Mann für alles, was mit Literatur und Dichtung zu tun hatte. He was everything that had to do with Safot, Shira. פשוט לשכוח מה שמתחשק לי זה לישור. Und Ariel schreibt für andere Musiker. Viele Künstler werden berühmt mit Liedern, die er geschrieben hat, während er selbst weiter im Kibbutz lebt. יש יותר מדי חדשות תחת השמש איזה מין כובד על העיניים תעשי לי צל רק לישון לישון עכשיו רק לישון תחת השמש אפפה כמו ברזל תני לי צל רק לישון לישון עכשיו רק לישון תחת השמש. Was mir gefällt ist schlafen, nur niedersinken und vergessen. Nichts hören, ungestört. Es gibt zu viele Nachrichten unter der Sonne. Nur schlafen, schlafen, schlafen jetzt. Unter der Sonne. Ariel ist der Mann für die Texte. Auf der Bühne stehen andere. Wie die Band Tammuz mit Bandleader Shalom Chanoch. Einem alten Freund Ariels, der den Kibbutz schon lange verlassen hat und zu einem der größten Rockstars in Israel wird. Auch er singt Ariels Lieder. סוף עונת התפוזים. תראה, זה שיר, זה פואטרי. סוף עונת התפוזים עם ניצה, דבש ניגר, מירי החדרים. Das Ende der Orangenzeit. Das ist Poesie. זה רוק'נ'רול, פיור רוק'נ'רול. In dem Lied hast du eine hohe biblische Sprache und gleichzeitig ist es purer Rock'n'Roll. Meir war der größte Songschreiber. Alle möglichen Leute sind zu ihm gekommen. Radiomoderator und Sänger Dori Ben Zeev, ein enger Freund von Meir Ariel. Er hat großen Einfluss gehabt. Die Menschen um ihn herum wurden inspiriert, etwas zu schaffen. Sie haben den Spirit bekommen, Lieder zu schreiben. Songs. At that time I was really looking for a mentor, for someone who can, you know, can show me the way. In dieser Zeit habe ich wirklich nach einem Mentor gesucht. Jemanden, der mir den Weg zeigen kann. Der Sänger Zeev Tene. Dann habe ich angefangen, ihn immer wieder im Kibbutz zu besuchen. Und ich war wirklich fasziniert von diesem Typen, der in seinem Kibbutz einen Platz hat beim Eukalyptusbaum, wo er hingeht, um Lieder zu schreiben. Für mich war das, wow, sowas gibt es? His place when he used to go and write the music, and it was for me, wow, it exists in the world. Krieg und Konflikt in Israel hören nicht auf. 1973, der Yom Kippur-Krieg. Israel hält das Westjordanland besetzt. Jüdische Siedler bauen dort Häuser und ganze Städte. Palästinensische Attentäter greifen jüdische Israelis an. Militärische Gegenschläge, Razzien bei Nacht. Es ist ein ständiger, zermürbender und immer wieder blutiger Kampf um Land. Auch der Liedermacher Meir Ariel trägt wieder Uniform. Und er ist einer der wenigen Musiker, die auch über den Konflikt singen. Shir ke'ev over vashav איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר תפסה לצעיר ערבי מסכים דווקא אחד שהכרתי אפילו ראיתי איך זה מתחיל לילה אחד השתכרתי הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים ואיך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים טוב אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות תמיד נשאר לסדק דרכו יכולה פתאום להתגלות לעובר שב בלוקח כל מה שהיא רוצה לתת היא רק חוטפת לעצמה עוד רגע אחד רוטט Ein Lied, das wehtut. Was für ein Glück, dass ich jetzt singe. Ein Lied, das immer und immer wieder wehtut. Also singe ich jetzt, vielleicht hilft sie. Sie wurde von einem intelligenten jungen Araber belagert, auch noch von einem, den ich kannte. Überhaupt sah ich, wie alles begann. Eines Nachts, als ich mich betrank. Ich habe gemerkt, wie es mich beschlich, von den Fußsohlen und wie es mich auffrisst bis zu den Fingerspitzen. Gut, ich kann eine Frau nicht umklammern, 365 Grad. Es bleibt immer ein Spalt, durch den sie plötzlich fliehen kann. Er geht vorüber und nimmt sich alles, was sie geben will. Der Schmerz in diesem Lied ist die Angst, die Geliebte zu verlieren. Die wird von einem jungen arabischen Schauspiellehrer umworben, dessen bedrohliche Blicke überall zu sein scheinen. Eines Abends auf einer Party ist das Trio dann komplett. Der Sänger, die Frau und der Nebenbuhler. Nach der Party stehen sie zu dritt auf dessen Balkon, trinken Kaffee und Cognac. Und wieder dieser stechende Blick, dem man nicht ausweichen kann. Es ist ein Lied von der Liebe zu einer Frau und von der Liebe zum Land. Zwei Männer, die um dieselbe Frau werben, wie die zwei Völker, die dasselbe Land beanspruchen. Ich sagte zu ihr, gehen wir, es ist spät. Warte, wandte er ein. Wovor fliehst du? Vielleicht bleibt er über Nacht bei mir? Du bist doch betrunken. Rühr mich nur an, sagte ich. Und er, wohin wollt ihr? Und blickte mir in die Augen. Ich erwiderte den Blick und sagte laut, nach Jerusalem. Er brauchte ein wenig ein Lächeln hervorzuholen, aber sein Auge zuckte nicht. Dann sagte er zu mir, geradewegs in den Wein, am Ende eines jeden Satzes, den ihr auf Hebräisch sagt, sitzt ein Araber mit einer Wasserpfeife, einer Nargila. Auch wenn er in Sibirien beginnt oder in Hollywood mit Hava Nargila. Eine Blase von Schweigen und wieder treffen sich unsere Blicke. Es tut immer wieder weh. Welch ein Glück, dass ich jetzt singe. Ein schmerzendes Lied jedes Mal, also singe ich jetzt. Vielleicht hilft's ja. They don't care, actually, like the most of the Israeli population. Der Tel Aviver Musiker Idan Toledano. They don't care. Der Konflikt, die meisten Israelis denken hier nicht mal über den Konflikt nach. Sie machen sich keine Gedanken. Es ist etwas in den Nachrichten, aber es ist so normal, dass es nicht mehr stört. Es ist wie das Geräusch der Klimaanlage. Wenn die läuft, nimmst du es irgendwann gar nicht mehr wahr, weil es die ganze Zeit da ist. Und so ist auch der Konflikt die ganze Zeit da. Aber okay, er hält mich nicht davon ab, ins Café zu gehen oder Musik zu machen, was auch immer. Warum sollte ich also Lieder darüber schreiben? Das ist nicht meine Sache. Und so sehen das fast alle jüdischen Israelis. Ich habe Meir Ariel so um 1976 kennengelernt. Ich war ein junger Musikredakteur beim Armeeradio. Und Meir Ariel kam allein mit seiner Akustikgitarre ins Studio. Und er sang, Shir Ke'ev Over Vashav. Und ich war geschockt. Ich hatte noch nie einen Israeli so singen gehört. Erst einmal super schön. Ein elendig langes Lied, 6 Minuten, allein mit akustischer Gitarre. Das klang für mich wie Bob Dylan in seinen besten Zeiten. Er war sicher kein großer Sänger, aber es war sehr, sehr bewegend. Shir Ke'ev ist das erste Lied auf Ariels erstem richtigen Album. לשמש לחול רק לילו והיא עוד עונה לשם תקווה תתארו לכם ויש לה אנדריאו אחד חתול שמצאה בקפריסין כבר 7 פוטה גם שוחד אך הוא לא רעיל הוא קפריסי תתארו לכם הפיקניק בראש הנקרא בלילה מלא של ראש חודש לרוח היא כה התמכרה כאילו היה רוח קודש תתארו לכם אז מה אני צריך את כל הליריות הזאת עם כל הסמליות אשר בינה לבינה כמה זמן יכולנו פשוט להתחזות אני חוזר לבלומה, לילדים, לשכינה. Seit den Soldatenliedern des singenden Fallschirmjägers sind 11 Jahre vergangen. Auf dem Plattencover ein Bild von Ariel. Er liegt auf dem Rücken, auf dem dicken Ast eines Eukalyptusbaums. Ein Mann mit Lockenkopf, kurzen Hosen und einem Grashalm auf der Lippe. Ein Bild von einem träumenden Kibbutznik. דממה מקצה אל קצה הכל סקרנים כבר לדעת פתאום פניפצה כל יוצא אריאל ist jetzt 36 Jahre alt. Die Lieder handeln von Liebe, von der Frage, welche Rolle man in der Gesellschaft einnimmt und was diese von einem erwartet. Persönlich, tiefsinnig, mit viel Ironie. Manche sagen, die Lieder sind unübersetzbar. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם I love you terminal bella mia הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדקדקת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים Die Kritiker mögen das Album. Einige Lieder kommen ins Radio. Später wird die Platte als eine herausragende der 70er Jahre in Israel gelten. תפוזים Andere Musiker seiner Zeit füllen große Konzertsäle und Stadien. Die 70er und 80er sind auch in Israel wild. Aber Ariel ist nicht massentauglich. Seine Musik ist anders. Die Texte sind weniger eingängig und vor allem nicht leicht zu verstehen. Was Ariel auszeichnet, ist seine Sprache. Literaturwissenschaftler Nissim Calderon. Meir Ariel hat hier eine neue Kunst kultiviert. Er hat gesagt, wir können nicht nur von der Rockmusik das Geschrei übernehmen und den Krach der Gitarren, sondern wir können hier eine neue Liedsprache haben. Eine Sprache, die beides verbindet. Einerseits das anspruchsvolle Althebräisch, andererseits aber auch das Umgangssprachliche und Alltägliche. Ein ursprünglich biblisches Hebräisch, das sich mit populärer Dichtung verbindet. So gesehen war er der erste Liedermacher. Mitte der 80er Jahre. Noch lebt Meir Ariel im Kibbutz zwischen Tel Aviv und Haifa. Im Norden Israels. Mittlerweile leitet er den Kibbutz. Mein Bruder war ein guter Kibbutz-Vorsteher. Er hat genau gesehen, dass in der engen Gemeinschaft Neid aufkommen konnte. Er konnte gut schlichten. Die Leute sind mit Problemen zu ihm gekommen und wollten hören, was er zu sagen hatte. Normalerweise sagen die Kibbutz-Vorsteher, sprich nicht mit mir im Essensraum, ich brauche ein bisschen Privatsphäre. Aber er nicht. Kommt, wenn ihr wollt, redet. Er hat dann den Kibbutz verlassen, um sich der Musik zu widmen. Ihm ist klar geworden, dass das im Kibbutz kaum geht. Und er war ein Familienmensch. Am Schabbat haben sie die Kerzen angezündet und gesungen. Und er wollte seine Kinder noch mehr um sich haben, was im Kibbutz ja auch nicht geht, weil die Kinder da ja immer in der Tagesbetreuung sein müssen. Und in Tel Aviv konnte er eben mit Musikern zusammen sein, Lieder schreiben und mit ihnen zusammen aufnehmen. Bei Zion, Jarkonstraße, Ecke Trompeldor. Zwischen der Post und dem Kino Dahn kriegt man freundlich den Teller hingestellt. Für ganz, ganz kleines Geld. Bei Zion packt man viel Liebe ins Fladenbrot. Hier soll der Gast zufrieden sein. Deshalb kommt man gerne, hungrig, durstig und entkräftet her. Und ehe du dich versiehst, ist er da und serviert dir was. שמים הרבה בלב בצלחת בשביל מעט מעט כסף קטן שמים הרבה אהבה בביטה בשביל הרבה פחות מרבע זמן אצל ציון רק חושבים איך להסביע את רצון הלקוחות לכן זה תענוג להגיע רעב צמא באפיסת כוחות ולפני שאתה מזמין הוא מציע ולא נותן לך לחכות אני פה מ-89, 20 שנה אני פה הכרתי אותו Ich bin hier seit 89, über 20 Jahre. Meir ist jeden Tag hier vorbeigekommen. Er hatte ein Postfach hier um die Ecke. Guten Morgen, Shalom, guten Morgen. Er ging zum Meer, kam wieder zurück. So haben wir uns mit den Jahren kennengelernt. Zion ist immer noch der Inhaber der Schnitzel-Imbissbude mitten in Tel Aviv. Sie hat mit Meir Ariels Lied einen gewissen Kultstatus bekommen. Zion hat in seinem Laden Zeitungsartikel und ein Gedicht von Ariel an die Wand gehängt. Das ist so ein Zentrum, die Ecke hier. Meir kam ja aus dem Kibbutz. Im Kibbutz ist alles ein bisschen übersichtlicher. Ein kleiner Supermarkt, dies und das, so ein Laden, wo man Nägel, Schrauben und Farbe kriegt. Das war seine Gegend, sein Kiez. Tel Aviv ist ja eine große Stadt, aber hier kann man sich zu Hause fühlen, weißt du? Und wenn du gerade mal kein Geld hast, dann beim nächsten Mal. Kein Problem. Tel Aviv ist das kulturelle Zentrum Israels und die zionistische Stadt schlechthin. Die Stadt der jüdischen Einwanderer, die 1909 ihre Utopie verwirklicht haben, sich in Palästina niederzulassen und ein neues Land aufzubauen. Ihre neue große Stadt am Meer nennen sie Frühlingshügel. Bis heute kommen Juden von überall ins Land. Im Gepäck haben sie alle möglichen politischen Überzeugungen. Kein Wunder, dass es bei Zion immer voll ist. Zion-Fans mit einer Vorliebe für Zion, linke Zions-Aktivisten und rechte Zions-Aktivisten, normale Zionisten, Rumänen, Bosno-Serben, Territorialisten, ausgebrannte Terroristen, pensionierte Shalom-Alechemisten, Bugraschowinisten, stolze Ben-Jehudaisten und sogar normale Utopisten. אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש אתה לא מתפלא שאצלו תמיד מלא חובבי ציון עם חיבת ציון פועלי ציון שמאל פועלי ציון ימין ציונים כללים רומנים בוסנו סרבים טריטוריאליסטים טרוריסטים קבועים גמלאים שלום הלחמיסטים, בוגרשוביניסטים בין יהודאים, גאים ואפילו נס ציונאים. כולם אצל ציון בשביל כולם על האש, ואף אחד אצל ציון לא מתייבש. ואף אחד אצל ציון לא מתייבש. We didn't have a dime and we didn't have a diploma in no field. That somebody can appreciate. Wir hatten keinen Pfennig. Und wir hatten keinen Abschluss in irgendeinem Beruf, der hier was zählte. Überhaupt keine Sicherheit. Was sollten wir machen? Wir hatten nie gelernt, wie man in einer Stadt wohnt. Im Kibbutz brauchten wir kein Geld, um Tomaten zu bekommen. Und so hatten wir bis dahin auch nicht für Strom und Miete gezahlt. Ariels Musik bringt nur wenig Geld ein. Seine Frau Tirzah arbeitet im Vertrieb einer Firma für Brillengestelle, um die mittlerweile fünfköpfige Familie über Wasser zu halten. Und Ariel versucht jetzt mit seiner Musik endlich auch Geld zu verdienen. Er will bekannt werden und geht auf Tour. Und bevor ich mit dem Konzert anfange, sage ich euch gleich, wählt mich nicht, das wäre nicht gut für euch. Wenn ihr mich wählt, dann würde ich euch von der dritten Klasse an Arabisch lernen lassen. Ich würde Marihuana legalisieren. Fünf Musiker auf einer improvisierten Bühne. Ariel am Mikrofon, im ausgeleierten T-Shirt, ein Palästinensertuch über den Schultern, einen zerknitterten Notizzettel in der Hand. Seine Augen flirten mit dem Publikum. Wählt mich nicht, Nein, wählt mich nicht, denn sonst würde ich euch dazu bringen, geradeaus zu gehen. Ruhig zu sprechen, richtig zu atmen, mit einem guten Gewissen aufzuwachen. Anderen zuzuhören. Ihr kommt nicht bei mir rein, wenn ihr eure Freunde beleidigt. Und bei mir dürft ihr nicht mit den Händen rumfuchteln beim Sprechen. Und ihr werdet die Wörter richtig aussprechen, so wie es sich gehört. Und eure Sätze werdet ihr bis zu Ende sprechen. Jetzt haben sie uns den Strom abgestellt. Das Motto der improvisierten Konzertreise ist Wahlkampftournee. Mit einer Handvoll befreundeter Musiker, die er aus Tel Aviv und aus Kibbutzzeiten kennt, zieht er vom grünen Norden bis in Orte in der Wüste, im Süden Israels. Die Band spielt am helllichten Tag auf Plätzen in kleinen Städten. Sie klopfen beim Gefängnis an, um auch dort aufzutreten, spielen im Kibbutz und in einer Armeebasis. Auch ein Filmteam ist dabei. Der Film Wahlkampftournee läuft später in kleinen Kinos in Israel. Es sind Ariels erste Auftritte mit einer Band. Auch wenn er im Studio produziert, holt er sich Musiker dazu. Aber ansonsten ist Ariel nach wie vor der einsame Troubadour, der auf kleinen Bühnen spielt. Zedek, zedek, tirdof, bakesh shalom v'ratfehu, bakesh shalom v'ratfehu, zedek, zedek, tirdof. רודף צדק ג'יני ודין רודף שלום נפגשים להם בבר האדום השלום והצדק מתחבים בפלולית רובצים להם אין הגה בתוך שלולית שלולית של שחרה ואף לולית של דם He was a writer for special event. He could write anywhere. Er war der Schriftsteller für jede Gelegenheit. Er konnte überall schreiben. Im Café, in den Bergen, überall. Von vielen Liedern habe ich das Original auf Servietten aus verschiedenen Cafés im ganzen Land. In Tel Aviv produziert und veröffentlicht Meir Ariel jetzt alle ein bis zwei Jahre ein Album, darunter auch eine Best-of-CD, außerdem zwei Liederbücher. In einer Bar in Tel Aviv. Shachar Ariel mit einem Whisky. Er trägt eine Kippa, die jüdische Kopfbedeckung. Nach dem Armeedienst habe ich angefangen, mit meinem Vater zu arbeiten. Ich war sein Manager. Ich habe Locations gesucht, gefunden, klargemacht, habe den Preis verhandelt und ihn zur Aufführung gefahren. Er hatte nämlich keinen Führerschein, also war ich auch sein Fahrer. Er war ein Kibbutznik sozusagen, das Symbol für den guten Israeli. Aber er hat in den Liedern geschrieben und gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, was passiert. Dass den Arabern das Land doch auch gehört. Dass es nicht okay von uns ist, an den besetzten Gebieten festzuhalten. Dass wir Ost-Jerusalem zurückgeben müssen. Heilige Kühe, Tabus. Und ich meinte zu ihm, hör doch auf damit. Du hast eine neue Platte rausgebracht. Komm, lass uns die nach vorne bringen, damit mehr Leute sie kaufen. Natürlich ist es gut, die Wahrheit auszusprechen. Aber wenn du das sagst, statt über deine neue Platte zu reden, werden sie sagen, du bist nicht ganz in Ordnung. und du rauchst Gras und dies und jenes. Manchmal sind zu einem Konzert nur 10 Leute gekommen. Und da habe ich gesagt, Papa, lass uns diesen 10 Leuten das Geld zurückgeben und nach Hause fahren. Was sonst? Der Ort ist leer und nicht schön. Und Vater sagte, bist du verrückt geworden? 10 Leute sind von zu Hause losgegangen und hergekommen, um zu hören, was ich zu sagen habe. Und er hat sich doppelt ins Zeug gelegt. Doppelt. Statt 1,5 Stunden, 3 Stunden. Und am Ende war er total verschwitzt und ist noch lange geblieben, um mit den Leuten zu reden. Und die, die bei solchen Konzerten waren, haben das ihr Leben lang nicht vergessen. Bis heute sprechen mich manchmal Leute an, die wissen, wer ich bin, und sagen, ich war auf der und der Aufführung und an diesem oder jenem Ort. Und das hat mein Leben verändert. Aber es gibt auch Lieder, die Ariel auf seinen Konzerten nicht zu spielen wagt, weil sie streng religiöse Juden, politische Hardliner, scharf kritisieren. Dabei ist Meir Ariel selbst, mit zunehmendem Alter, ein religiöser Mensch geworden. Die Feiertage sind ihm wichtig. Er trifft sich mit Freunden, um die Wochenabschnitte der Tora zu lesen. Midrash Yonati ist Ariels lautestes Lied, voller Zorn auf das religiöse Establishment. Und nur auf Platte zu hören, Lee Life. Steine im Herzen Jerusalems, ein Marktplatz, der sich regt. In Lügen und Unrecht hüllt sie sich, will wohl keinen Frieden. Sha'alu alev Yerushalayim, Sha'alu alishloma. Avanim belev Yerushalayim, Kikar ha'shukoma. Bishkarim ve'avel mit'atefet, Neregel mlechet ha'choma. אך מבעד לצעיף נשכבת עירנו הרומה שלא רודפת צדק צדק לא רוצה שלום כי אין שלום בלי צדק רק למה באנו הלום מה חלמנו חלום הניקץ היום. Das Lied ist an die Form des Midrash, der traditionellen Bibelauslegung der Schriftgelehrten, angelehnt. Meine Taube in den Felsenklüften, Furcht vorm Falken oben auf und im Versteck an der Bergwand zum Verderben der listige Schnabel auf. Die Taube ist hier nicht die Verkörperung der Unschuld. Der Liedtext ist voller Anspielungen und Zitate. Ariel wirft den Schriftgelehrten von heute vor, verantwortungslos und um jeden Preis dem rechten politischen Lager Legitimation zu geben. Einseitig und heuchlerisch. Und wir waren schon im Ofen, jetzt in der Bratpfanne. Wir reden düster drein, explodieren hier und da, verbrennen fast. Weckt nicht auf und rüttelt nicht wach einen Hass, der nicht gewollt. Macht nur weiter, ihr gebt das Land ja doch nicht zurück, weder Rabbi noch Minister. מאומנות להרבות, מיומנות לשחרר, מתורגלות לשמור. אומה, מה, מה, מה, אדמה, אומה, מה, אדמה, אומה, מה, מה, מה, אדמה, אדמה, אדמתי, אדמותי, אדמה, אדמתי. Mittlerweile ist Meir Ariel eine Person des öffentlichen Lebens. Er wird im Fernsehen interviewt und kommt immer wieder in die Schlagzeilen. Die Presse spekuliert, ob Ariel auf dem Weg ist, ein orthodoxer Jude zu werden. Und immer wieder ist sein Drogenkonsum Thema. Wegen Haschischbesitzes wird er zu einer Geldstrafe und einigen Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Dann der Skandal. Ein Jahr vor seinem Tod leistet sich Meir Ariel einen Fauxpas, der seiner Popularität einen heftigen Schlag versetzt. In einem Interview spricht er abfällig über Homosexualität. Homosexuelle seien nicht normal, so etwas solle man nicht anerkennen. Die Empörung in den Medien und auf der Straße ist groß. How they pour his blood. What they have said in the newspaper. 3 months they were slutting. Wie haben sie sein Blut vergossen? Was haben sie nicht in den Zeitungen geschrieben? 3 Monate haben sie ihn geschlachtet, vergewaltigt, umgebracht. Ihn und seine Lieder, die lyrischen Diamanten unseres Landes. Und plötzlich wurde er der Hässliche, der Heuchler, der Lügner. Er war der Idiot, der Affe, der gesteinigt werden musste. Sie haben alle seine Platten aus den Regalen genommen, alle Geschäfte im Land. Die Betroffenen haben dem Ladenbesitzer gesagt, du nimmst Meir Ariel aus dem Regal oder wir kommen hier nicht mehr rein. Was willst du machen? Es war ein Bann, ein Boykott. Er hat alle seine Konzerte abgesagt. Die Läden haben die CDs zurückgeschickt und er wurde nicht mehr im Radio gespielt. He canceled all his concerts. All the shop returned the goods. He wasn't heard in the radio. Wenig später entschuldigt sich Ariel für seine Äußerung. Mit diesem Gegenwind hatte er nicht gerechnet. Offenbar war der Kibbutznik, der zu so vielen Lebensbereichen etwas zu sagen hatte, mit dem Thema Homosexualität überfordert. Da haben viele gesagt, dass seine Message homophob und unmenschlich ist. Ich kann sagen, dass die Message seiner Lieder sehr human ist, sehr menschenliebend. Er liebt dieses Land, das Eretz Israel heißt. Er hat die Leute hier geliebt und es taten ihm viele Dinge weh, die hier passieren. Die gegen die Araber gehen, moralisches, religiös sein oder nicht. Radiomoderator und Kenner der Musikszene, Joav Kuttner. Seine Message war, kommt, lasst uns zu etwas Normalem zurückkehren. Er hat ein sehr, sehr schwieriges Album gemacht, das heißt Kohleskizzen. Und die spezielle Message ist da, lasst uns zu irgendetwas Menschlichem zurückkehren, gegen die moderne Welt. Das ist von Charlie Chaplin inspiriert, von dessen Film Modern Times. Zu etwas Grundlegendem zurückkehren, etwas Menschlichem im Menschen. Etwas weniger modern zu sein. Das war eine seiner Botschaften. Und das trotz des idiotischen Satzes, den er über Homosexuelle gesagt hat. Ariel zieht sich zurück. Zurück aufs Land. Mit seiner Frau in die Kleinstadt Pardes Chana, Karkur. In ein Haus nicht weit von seinem alten Kibbutz. Er schreibt Lieder, Aufsätze, Kurzgeschichten, zeichnet. An den Wänden hängen Familienfotos, ein paar goldene Schallplatten. Nicht weit vom Schreibtisch ein Schrank, vollgepackt mit allem, was er geschrieben hat. Und er macht Aufnahmen. Modeani, lefanecha ulecha, alkol, achesed ve'aemet, ve'atova ve'ara'a ve'atova. Ich danke dir und stehe vor dir mit aller Würde und Wahrhaftigkeit und dem Guten und dem Schlechten und dem Guten, das du mir angedeihen lässt und meinem Haus. Am 18. Juli 1999 stirbt Meir Ariel an den Folgen eines Zeckenbisses. Er hatte Fieber bekommen und wurde falsch behandelt. Auf dem Grabstein in seinem Heimatkibbutz eine Zeile aus einem seiner Lieder. Ich bin mal eben kurz Luft schnappen. Heute, über 10 Jahre nach seinem Tod, ist Meir Ariel in Israel berühmter als je zuvor. Jedes Jahr im Juli gibt es ein großes Erinnerungskonzert im Amphitheater von Caesarea. Jedes Jahr kommen mehr Menschen. Alle Großen sind da und spielen Ariels Lieder. Der alte Rocker und Liedermacher Ehud Banai hat ein Abschiedslied für seinen Freund Meir geschrieben. Du und ich sitzen zusammen die ganze Nacht. Welten der Ruhe. Pardes Chana Karkur. Ein Eukalyptus im Wind pfeift den kanaanäischen Blues. יושבים כולם יחד, גם אתה ואני. אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. Er hat kein Abitur gemacht, weil er stattdessen das Theaterstück für die Abschlussfeier seiner Klasse geschrieben hat. Da war unser Vater sehr zornig. Aber eines Tages war ein Artikel über Meir in der Zeitung. Und da stand, dass er ein Dichter ist. Für jemanden aus Russland ist ein Dichter nicht irgendwer. Das ist jemand. Ein wichtiger Mensch. Da hat sich Vater beruhigt. Mein großer Traum ist es, ein Buch herauszubringen mit Texten, die mein Vater geschrieben hat. Die Leute werden es nicht nur lieben, sondern es wird die Art, wie Menschen denken, wirklich zum Positiven verändern. You need to be patient to listen to his songs. Man muss Geduld haben, um seine Lieder zu verstehen. Es ist wie klassische Musik. Du weißt, dass es gut ist, aber du hörst es dir nicht wirklich an, weil es schwer ist. Ich habe viele Freunde, die alle seine Lieder auswendig kennen. Ariel geht mir auf die Nerven wegen seiner politischen Ansichten. Deshalb bin ich eher gegen ihn. Ariel war außergewöhnlich. Er hat über den Konflikt geschrieben, während andere bekannte Künstler nicht mal daran denken. Sie beschäftigen sich einfach nicht damit. Genau wie die Mehrheit der Israelis. I saw him several times with bands and two times alone. Ich habe ihn einige Male mit Bands gesehen und zweimal allein im Kibbutz. Und es war unglaublich. Er stand da, er war ja kein guter Gitarrenspieler, aber er stand da 2 Stunden und du konntest deine Augen nicht von ihm abwenden. So magnetisierend war er. איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר הוא היה סינגר סונגרייטר ראשון. Er war der erste Liedermacher in Israel. Er hat den Weg bereitet. Dostojewski hat einmal gesagt, wir sind alle unter dem Mantel Gogols hervorgekommen. Genauso ist es mit Ariel und den israelischen Liedermachern. כולם יצאו מתוך האדרת של מי אריאל. לילה אחד השתכרתי, הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים, ואיך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים. טוב, אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות, תמיד נשאר לסדק דרכו, יכולה פתאום להתגלות, לעובר שב בלוקח, כל מה שהיא רוצה לתת היא רק חוטפת לעצמה עוד רגע אחד רוטט. Der singende Fallschirmjäger. Der israelische Liedermacher Meir Ariel. Feature von Felix Papenhagen und Jan Schäfer. Es sprachen Michael Rotschopf und Frank Arnold, sowie Christine Davis, Claudia Jahn, Ronald Spies und Bijan Samani. Ton und Technik: Johanna Fegert und Mathis Aubert. Regie: Alexander Schumacher. Redaktion: Gerwig Epkes. Eine Produktion des SWR 2010.